Sanft wiegen sich die Blätter riesiger Urwaldbäume im tropisch warmen Wind. Das saftig grüne Gras der Steppe wogt und die Wellen eines kleinen Sees glitzern im Sonnenlicht. Ein traumhaftes Paradies. Und mittendrin Marty das Zebra. Glücklich schwingt er sich an einer Liane durch die Luft und wird jäh aus seinem Traum gerissen. Überraschung! Alex, der Löwe, holt Marty auf den harten Boden der Wirklichkeit zurück. Genau genommen auf den Boden eines Zoogeheges. Und dieser Zoo liegt im Central Park von New York. Benommen schaut Marty sich um. Der Urwald ist verschwunden. Stattdessen ragen Hochhäuser aus Beton und Glas in den Himmel empor. Nur ein buntes Mosaik, das die Zoomauer schmückt, erinnert noch an Martys Traum. Alex! Stör mich nicht, wenn ich träume. Du weißt doch. Wirkt das Zebra wie benommen, darfst du ihm nicht zu nahe kommen. Ach komm schon, Marty. Ich wollte nur zum Geburtstag gratulieren. Hey, Mann, dank dir. 10 Jahre alt, hä? Ein Jahrzehnt. Zweistellig. Eine große 1 und eine 0. Der Löwe Alex ist Martys bester Freund. Ihre Gehege liegen schließlich direkt nebeneinander. Und als bester Freund hat Alex natürlich ein Geschenk mitgebracht. Eine Schneekugel. Und in der Schneekugel ist der Star des Zoos. Natürlich Alex. Nicht schlecht, was? Wo gibt's denn sowas? Das schneit ja richtig. Gefällt's dir nicht? Doch, doch, das ist ein Hammer. Du freust dich nicht? Ach, ich hätte dir den Alex-Wecker schenken sollen. Nein, nein, das Geschenk ist super. Ehrlich. Aber jetzt ist schon wieder ein Jahr ins Land gegangen und ich mach immer noch dasselbe. Mal stehe ich hier, dann gehe ich darüber, fress eine Runde Gras und chill den ganzen Tag in der Sonne. Du brauchst mal eine Abwechslung von deinem langweiligen Alltag. Bloß wie? Komm aus deinem Trott raus. Trau dich. Wer weiß, was alles passiert. Dir wird schon was einfallen. Improvisiere. Locker vom Hocker. Immer aus der Hüfte. Bum, bum, bum. Ehrlich? Frisch gewagt ist halb gewonnen. Frisch gewagt? Verstehe. Ja, das kriege ich hin. Ich lebe nur so. Der Central Park Zoo ist offen. Da kommen die Menschen, Marty. Oh, ich liebe die Menschen. Jetzt können wir wieder Menschen angucken. Juhu! Voller Tatendrang springt Alex ins Nachbargehege, wo Gloria, das Flusspferd, in ihrem Wasserbassin schläft. Aufstehen, Gloria! Aufstehen mit Gebrüll! Wir haben geöffnet! Welcher Tag ist heute? Es ist Freitag! Klassenfahrt! Da, da, da, da, die Schüler haben Wandertag! Auf geht's, komm, langweilig wie immer! Noch 10 Minütchen! Alex ist nicht zu bremsen. Komm schon! Mit einem Satz hüpft er rüber zur Giraffe. Melman, Melman, Melman, Melman, Melman, Melman. Genug geschnarcht, raus aus den Federn! Vorsichtig schiebt Melman seinen langen Giraffenhals ins Freie. Ich muss mich krank melden. Was? Ich habe einen neuen braunen Fleck auf meiner Schulter entdeckt, genau hier. Siehst du? Ein dicker, fetter, brauner Fleck. Melman, du weißt, dass du dir das einbildest, hm? Für Diskussionen ist jetzt keine Zeit mehr. Die ersten Besucher kommen schon. Und Alex muss sich jetzt dringend auf seinen Auftritt vorbereiten. Ladies and Gentlemen, Kinder aller Altersstufen. Zeig ihm, der hier hip ist, der hier hip ist. Alex, der Löwe. Jetzt ist Showtime. Der Löwe springt auf einen Felsen, posiert wie ein Bodybuilder, schüttelt seine Mähne und... Die Menge ist begeistert. Ja, Alex ist wirklich der Star des Zoos und er genießt es. Danke sehr, vielen Dank. Ihr wart ein tolles Publikum. Auch ihr habt einen Applaus verdient. Ha? Danke, danke. Oh, womit habe ich das nur verdient? Aber nicht alle fühlen sich hier so wohl wie Alex. 4 Pinguine wollen raus aus dem Zoo. Seit Tagen arbeiten sie an einem Tunnel in die Freiheit. Das darf natürlich nicht auffallen, deshalb gräbt nur einer von ihnen. Die anderen lenken die Besucher ab. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Skipper, der Boss der Pinguine, schiebt vorsichtig die Fischschüssel zur Seite, die den Tunneleingang verdeckt. Kowalski, Zwischenbericht! Bis zur Kanalisation sind's noch 150 Meter. Und die schlechte Nachricht? Unsere letzte Schaufel ist abgebrochen. Tja, die Arbeit ist mühsam. Vor allem, wenn man nur Plastiklöffel zum Graben hat. Rico, du gehst auf Müllpatrouille. Wir brauchen Schaufeln und treib noch ein paar Eisstiele auf. Der Schacht darf nicht nochmal einstürzen. Und ich, Skipper? Du schaust einfach nur süß und knuddelig rein, Private. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchbude. Damit müssen sie allerdings bis zum Abend warten, klar. Aber endlich ist es soweit. Die Besucher verlassen den Zoo. Marty winkt ihnen fröhlich nach. So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Danke für Ihren Besuch. Hoffentlich war's cool und erfrischend. Ich bin noch die ganze Woche hier, um genau zu sein, den Rest meines Lebens. 365 Tage im Jahr, auch wenn's abends dunkel ist. So wie an Weihnachten, Chanukka, Halloween und Kwanzaa. Und tut mir einen Gefallen, lasst eure Haustiere weder sterilisieren noch kastrieren. Eigentlich geht es den Tieren hier im Central Park Zoo richtig gut. Und nach getaner Arbeit kommt das Verwöhn- und Pflegeprogramm. Gloria erhält eine Wassermassage. Das nenne ich Dolce Vita. Alex wird von den Tierpflegern geföhnt und gestriegelt. Martys Hufe werden poliert. Und Melman bekommt eine medizinische Grundbehandlung. Natürlich mit Akupunktur. Genau das ist die Stelle. Oh, einfach himmlisch. Ja, so lässt es sich leben. Vor allem, da auch die Verpflegung stimmt. Marty genießt das frische Gras, als direkt vor seiner Nase der Rasen aufbricht und Skipper seinen Pinguinschnabel aus dem Erdloch streckt. Du, Vierbeiner, sprechen Sie German? Na klar spreche ich. Auf welchem Kontinent sind wir hier? Manhattan. Verflixt und zugenäht. Wir sind immer noch in New York. Aktion abbrechen. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Hey, ihr da im Smoking. Augenblick mal. Was treibt ihr eigentlich für ein Spiel? Wir graben uns durch bis zur Antarktis. Und wohin? Kannst du ein Geheimnis bewahren, mein monochromer Freund? Hast du in New York schon mal Pinguine in freier Wildbahn gesehen? Natürlich nicht. Wir gehören nicht hierher. Und deshalb entfliehen wir in die unermesslichen Weiten der Antarktis. In die Wildnis. Wildnis? Was? Da kann man tatsächlich hin? Klingt ja toll. Hey, wartet mal! Wo ist dieser Ort? Du hast nicht das Geringste gesehen. Stimmt? Ja, Sir. Verzeihung. Nein, Sir. Skipper verschwindet mit seinen Pinguinen in den unendlichen Tiefen des Rasens. Es kehrt Ruhe ein. Auch die Pfleger verlassen den Zoo. Darauf haben Martys Freunde gewartet. Jetzt wird Geburtstag gefeiert. Marty hat heute Geburtstag. Mach's auf, pack's aus. Was ist es? Was ist da drin? Schon, mach's auf. Yeah! Was ist das? Ein Thermometer. Danke. Finde ich toll, Melman. Einfach riesig. Ja, ich wollte dir was Persönliches schenken. Weißt du, das war mein allererstes Rektalthermometer. Ach du Scheiße. Das Ding wird mir fehlen. Nimm die Trommel. Melman, es geht los. Stolz überreichen die Freunde Marty eine Geburtstagstorte. Sie ist ein wenig schief, hat aber eine große, brennende Kerze. Und das ist ja das Wichtigste. Also ich muss schon sagen, ich werde ja gleich ganz rot, wenn ihr es nicht werdet. Was faselst du da? Wir haben die ganze Woche dran gearbeitet. Jetzt kannst du dir was wünschen, Mäuschen. Na, was hast du dir gewünscht? Nein, darf ich nicht verraten. Na komm schon, raus damit. Nein, Monsieur, darf ich nicht. Das bringt nämlich Pech. Wenn ihr alle Pech haben wollt, plaudere ich es aus. Aber wenn ihr wollt, dass euch nichts passiert... Oh, Herrgottchen, Marty, jetzt sag's uns schon. Jetzt mal ohne Witz, was soll passieren? Na gut, ich hab mir gewünscht, draußen in der Wildnis zu leben. In der Wildnis? Bist du verrückt? Das ist die dämlichste Idee, die ich je gehört habe. Das ist unhygienisch. Die Pinguine gehen auch. Warum sollte ich hier bleiben? Die Pinguine sind Psychopathen. Komm schon, stell dich das mal vor, in der Natur zu sein. Zurück zu den Wurzeln, frische Luft, endlose Weiten. Ich habe gehört, in Connecticut soll es auch endlose Weiten geben. In Connecticut? Ja, wir müssten nur zur Grand Central Station gehen und von dort aus nehmen wir die Metro, rauf in Richtung Norden. Das heißt, man könnte den Zug nehmen. Also rein hypothetisch. Marty, komm schon, was hätte Connecticut uns schon zu bieten? Zeckenbisse. Danke, Merman. Nein, wirklich. Stört es euch denn gar nicht, dass ihr nicht die geringste Ahnung habt vom Leben außerhalb dieses Zoos? Nein. Mm-mm. Also, mal ehrlich, wir sollten das Thema nicht auswälzen. Danke, Leute. Danke für die Party. War cool. Mega scharf. Mit hängendem Kopf trottet das Zebra davon und seine Freunde schauen ihm verwirrt und ein bisschen ratlos hinterher. Warum ist denn der so angefressen? Vielleicht solltest du feinfühliger mit ihm sein, Alex. Geh rüber und munter ihn ein bisschen auf. Hey, ich habe ihm schon die Schneekugel geschenkt. Die ist nicht mehr zu toppen. Oh, Alex, komm schon, er ist dein bester Freund. Schon gut, hast ja recht. Okay. Während Gloria und Melman müde die Augen schließen, macht es sich Alex auf Martys Mauer bequem. Verträumt schaut er in den nächtlichen Himmel. Was für ein Tag. Ich meine ganz ehrlich, das kannst du mir glauben. Besser geht's wirklich nicht mehr, hundertprozentig. Hab mich geirrt. Sogar ein Stern lässt sich blicken. Einen solchen Stern wirst du in der Wildnis niemals finden. Ist ein Hubschrauber. Marty, Kumpel, hör zu. Das geht doch jedem so, dass man irgendwann mal denkt, das Gras wäre woanders grüner. Alex, sieh mich an. Ich bin 10 Jahre alt, die Hälfte meines Lebens ist vorüber. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich schwarz bin und weiße Streifen habe oder ob ich weiß bin mit schwarzen Streifen. Und was hast du jetzt vor? Willst du ganz allein in die Wildnis abhauen? Nein. Gut. Du kommst mit. Na los. Was? Die Wildnis. Komm schon, du und ich zusammen. Locke die Fifth Avenue runter bis zur Grand Central Station. Dann schnappen wir uns die Metro Richtung Norden. Und morgen früh sind wir wieder zurück. Das kriegt kein Mensch mit. Das ist ein Scherz, oder? Ja, das war ein Scherz. Natürlich war das ein Scherz. Was denn sonst? Als würden wir uns in die Metro setzen. Mach sowas nicht nochmal, ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Ist gebonkt. Dann hau ich mich auch in die Falle. Ja, ich auch. Ich muss meine Stimme schonen, für morgen. Da ist Seniorentag, weißt du? Da muss ich besonders laut brüllen. Du verstehst, was ich meine. Gute Nacht, Eliel. Zufrieden trottet Alex zu seinem Felsgehege, schmeißt sich unter seine Wärmelampe und schläft augenblicklich ein. Komm her, mein kleiner Liebling. Natürlich träumt er von saftigen Steaks, die sanft auf ihn herniederschweben. Alex! Alex! Alex! Was? Doch seine Nachtruhe dauert nicht lange. Was gibt's denn, Merman? Okay, okay. Ich hab doch die Blasenentzündung und deshalb muss ich nachts alle 2 Stunden raus. Also bin ich aufgestanden, um Pipi zu machen. Und da bin ich so zu Martys Gehege rübergegangen, was ich ja gewöhnlich nie mache. Aber ich hab's trotzdem getan und deshalb... Was, Merman? Was ist passiert? Es geht um Marty. Er ist weg. Weg? Oh! Was meinst du mit weg? Melman hat recht. Marty ist tatsächlich weg. Verschwunden, getürmt, abgehauen. Schockiert stehen Martys Freunde im leeren Zebragehege. Marty! Marty! Marty! Das ist doch völlig unlogisch. Wo soll er sein? Nach Connecticut! Ach, niemals! Oh nein! Was wollen wir denn jetzt machen? Wir müssen, ich meine, was müssen wir denn eigentlich... Okay, wir müssen ihn suchen. Ihn suchen? Er ist verwirrt. Wir müssen ihn davon abhalten, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Vermutlich ist er jetzt da draußen, in der Kälte. Ist durcheinander. Und einsam. Armes kleines Kerlchen. Alex täuscht sich. Marty fühlt sich pudelwohl. Er marschiert die Fifth Avenue hinunter und genießt das nächtliche Treiben. Natürlich werfen ihm die Menschen schräge Blicke zu. Ein Zebra auf der Straße? Naja, ungewöhnlich, aber nicht gefährlich. So marschiert Marty unbehelligt weiter. Er will zum Bahnhof, zur Grand Central Station. Genau wie Alex vermutet hat. Und genau dorthin wollen nun auch Martys Freunde. Kurz entschlossen rammt Gloria ein großes Loch in die Zoomauer. Merman, komm endlich! Wisst ihr, einer von uns sollte hier warten, falls er zurückkommt. Oh nein, nicht jetzt. Das ist eine Krisenintervention. Wir müssen alle zusammengehen. Wie kommen wir am schnellsten zur Grand Central Station? Natürlich mit der Metro. Widerwillig folgt die Giraffe den Freunden. Wann kommt denn nun der Zug? Ah, da kommt er schon. Aber so eine U-Bahn ist nicht für Giraffen gebaut. Melman ist einfach zu groß. Er weiß nicht, wohin mit Hals und Beinen. Und Alex ist eindeutig zu gefährlich. Wenigstens in den Augen der Fahrgäste. Fluchtartig verlassen alle die Metro und rennen um ihr Leben. Wir sind da! Als die drei ihr Ziel erreichen, bricht im Bahnhof Panik aus. Klar, ein Löwe, ein Flusspferd und eine Giraffe schlagen alle in die Flucht. Hey, fast alle. Eine alte Dame geht zum Angriff über. Mit ihrer Einkaufstasche drischt sie unbarmherzig auf Alex ein. Jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein, Lady! Kopfschüttelnd befreit sich Alex von der streitsüchtigen Dame und macht sich auf die Suche nach Marty. Der betritt gerade den Hauptbahnhof. Grand Central Station. Sehr groß und sehr zentral. Plötzlich senkt sich ein Schatten über ihn und reißt ihn von den Hufen. Ich hab ihn! Alex umklammert Marty. Er hat ihn! Schnell kommen ihm Maimon und Gloria zur Hilfe. Doch die Giraffe rutscht und landet mit dem Kopf in der Bahnhofsuhr. Alles okay! Alles okay! Wow. Alles bestens, Leute! Was habt ihr denn hier verloren? Oh, was bin ich froh, dich gefunden zu haben. Wir haben uns ja solche Sorgen um dich gemacht. Keine Panik, mir geht's gut. Seht mich an. Mir geht's bestens. Dir geht's bestens? Oh, es geht ihm bestens. Na, ist ja toll. Habt ihr das gehört? Es geht ihm bestens. Gut zu wissen. Ich habe mich nämlich Folgendes gefragt. Wie konntest du uns das antun, Marty? Ich dachte, wir wären Freunde. Was denn du für ein Aufstand? Ich wäre morgen früh wieder zurück. Mach sowas nie wieder. Hast du mich verstanden? Hast du ihn verstanden? Leute, uns läuft die Zeit davon. Oh, Melman, du hast die Uhr kaputt gemacht. Da stürmen Polizisten in den Bahnhof. Sie kreisen Marty und seine Freunde an. Bei dieser Gelegenheit entdecken sie auch die Pinguine. Wir sind verpfiffen worden, Männer. Mit erhobenen Händen watscheln sie zu den anderen Zootieren. Süß und knuddelig, Männer. Süß und knuddelig. Das sind die Bullen. Guten Abend, Officers. Nein, nein, nein. Du sagst kein Wort, okay? Worte aneinander zu reihen und richtig rauszubringen ist nicht deine Stärke. Du machst jetzt... Alex grinst die Polizisten freundlich an. Hey, alles klar soweit? Wisst ihr was? Alles ist cool. Wir hatten nur ein kleines Problemchen hier. Leider verstehen die Menschen den Löwen nicht richtig. Oh, nein, nein, nein. Hey, alles cool. Ich bin's, Alex, der Löwe aus dem Zoo. Für sie hören sich seine Worte so an. Was ist denn bloß los mit dem? Statt Jubel und Bewunderung bekommt Alex einen Betäubungspfeil. Au! Au! Mir wird ja ganz, ganz komisch. Hey, ich liebe euch, Leute. Am nächsten Morgen wacht Alex mit einem Brummschädel auf. Ganz verschwommen sieht er eine Menschenmenge vor sich. Und eine Reporterin. Der sich gestern Abend in der Grand Central Station abgeführt, ist ein Beispiel dafür, was die Tierschützer schon seit Jahren fordern. Tiere gehören nicht in Gefangenschaft. Jetzt werden sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückgeschickt, wo sie ihrem Wunsch entsprechend ihr Leben in Freiheit verbringen können. Hey, kann mal einer helfen? Er wird wach. Tun Sie doch etwas! Wieder trifft ihn ein Betäubungspfeil. Alex versteht die Welt nicht mehr. Oh Mann! Als er das nächste Mal aufwacht, ist es vollkommen dunkel um ihn herum. Oh, mein Kopf. Oh! Hä? Und eng. Was? Wie? Wo? Wer? Ich bin in einer Kiste! Oh nein! Nein, nein! Ich will nicht in einer Kiste sein! Oh nein! Sie dürfen mich nicht verschicken! Mich doch nicht! Ich kriege keine Luft. Ich bin so allein. So allein. Alex? Alex, bist du da drin? Marty? Yeah! Ja, auch Marty steckt in einer Kiste, direkt neben der von Alex. Und die Kisten stehen an Bord eines Frachters. Und der Frachter befindet sich auf hoher See. Sag was, Kumpel! Oh, Marty, du bist da! Was ist los? Ist da alles okay? Das sieht nicht allzu gut aus. Alex, Marty, seid ihr das? Gloria! Du bist ja auch hier! Wie schön, dein angenehmes Stimmchen zu hören! Was ist hier los? Wir stecken in Kisten! Oh, nein! Vom Schlafen werde ich immer hundemüde. Melman! Ist das Melman? Alles okay bei dir? Ja, doch. Alles bestens. Bei der Kernspintomographie döse ich öfter mal weg. Das hier ist keine Kernspintomographie. Nur Röntgen? Nein, nein, auch nicht. Das ist ein Umzug in einen anderen Zoo. Ein Zoo-Umzug? Oh nein. Nein, nein, das geht doch nicht. Ich habe um 5 Uhr einen Termin bei Dr. Goldberg. Melman. Ich brauche rezeptpflichtige Medikamente. Kein anderer Zoo kann sich meine medizinische Versorgung leisten. Und ich lasse mich nur vom Chefarzt behandeln. Immer mit der Ruhe, Melman. Glaub mir, es wird ja alles gut. Alles wird wieder okay, say. Nein, Marty, hier wird gar nichts okay, say. Nur deinetwegen sind wir ruiniert. Meinetwegen? Ich wüsste gar nicht, wieso das meine Schuld sein soll. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du hast die Menschen wütend gemacht. Du natürlich ist es kein Vergnügen, in einer engen Kiste übers Meer geschippert zu werden. Deshalb ist die Aufregung der vier Freunde verständlich. Doch wo geht die Reise überhaupt hin? Diese Frage stellt sich auch Skipper, denn er und seine Pinguin-Crew sind mit von der Partie. Zwischenbericht. Gehorsam linst Kowalski durch einen Spalt zur Nachbarkiste. Er entdeckt einen Aufkleber. Das ist ein älterer Code, Skipper. Den kann ich nicht entziffern. Zum Glück gibt es noch eine Kiste mit Schimpansen. Und die sind ja bekanntlich recht schlau. Du, höre Säugetier. Hm? Kannst du lesen? Der Affe kann diesen Code entziffern. Verschiffung nach Kenia. Nationalpark. Afrika! Afrika kannst du knicken. Die Pinguine sind natürlich auf alles vorbereitet. Rico! Sofort spuckt Rico einen Draht aus dem Schnabel und knackt damit das Kistenschloss. Sie sind frei und machen sich auf den Weg zur Kommandobrücke. Zum Glück fährt so ein Frachter fast von allein. Den einzigen Matrosen, den sie unterwegs treffen, setzen sie mit einem gekonnten Karateschlag außer Gefecht. Während die Pinguine leise übers Deck schleichen, reden Alex und Marty über alte Zeiten. Nur gut, dass sie in ihren Kisten gefangen sind. Jungs! Ich war der Star in der großartigsten Stadt der Welt! Jungs, ein cool. King! Okay, von meinen ganz geliebt! Und du hast mir alles versaut! Geliebt? Jungs, wenn deine Fans dich geliebt haben, dann nur, weil sie den wahren Alex nicht gekannt haben! Sonst komm ich rauf und hau euch beiden die Hucke voll! Und ich dachte immer, ich kenne den wahren Marty! Und deine schwarz-weißen Streifen, die heben sich gegenseitig auf! Du bist ein Licht! Aufhören! Das wird unsere Lage auch nicht verbessern! Durch das wilde Rumgehopse löst sich das Seil, mit dem die vier Kisten festgezurrt sind. Doch das merken die Freunde nicht. Noch nicht. In diesem Moment entern die Pinguine die Brücke, setzen den Kapitän schachmatt und übernehmen das Kommando. Status! Es hat keinen Sinn, Skipper! Ich kenne den Code nicht! Private hüpft mit den Flossen über die Tastatur des Computers. Ich will keine Ausreden, ich will Ergebnisse! Zufällig erwischt er die richtige Kombination. Hab's geschafft! Das Schiff ist klar zur Kursänderung. Dann wollen wir diese Sardinenbüchse mal wenden. Mit einem harten Ruck dreht sich das Schiff und durch die Schieflage rutschen die Kisten von Alex, Marty, Mammy und Gloria von Bord und landen im Ozean. Oh, nein! Gloria! Mammy! Marty! Warte! Komm zurück, Marty! Geh nicht fort. Doch die Freunde haben Glück. Sie werden an einen herrlich weißen Sandstrand gespült. Zuerst landet Alex. Ja! Ach! Oh! Aha! Marty! Melman! Gloria! Dann kommt die Kiste mit der Giraffe. Verflixt! Befreit mich sofort aus dieser Kiste, aber schnell! Hallo? Hört mich jemand? Melman! Alex? Bist du das? Melman! Wow, ich helf dir! Wow, warte! Wow, das haben wir gleich! Dann wird Gloria angespült. Da ist Gloria! Gloria! Alex! Ja! Marty? Und zum Schluss erreicht auch Marty das rettende Ufer. Marty! Wow! Marty! Marty! Ah! Alex? Alex! Marty! Marty! Hey, ich Moment, bin nicht um! Moment! Wow! Komm sofort her! Wag es gar nicht wegzurennen! Bleib hier! Wenn du abhaust, bring ich dich noch mehr um! Marty! Oh, wie süß! Jetzt sind wir wieder vereint! Gesund und munter! Ja, wieder vereint! Melman schaut sich um. Wo genau sind wir hier eigentlich? Und beantwortet seine Frage schließlich selbst. San Diego. San Diego? Gigantische Sandstrände, eine aufwendig simulierte natürliche Umgebung, großzügige Freigehege. Das hier kann nur der Zoo von San Diego sein. Mit Pappfelsen und allem, was dazu au, der fühlt sich echt an. San Diego? Was kann es Schlimmeres geben als San Diego? Das sehe ich anders. Das ist doch der vollfette Burner. Oh, hier lässt sich's abhängen. Hier kann ich so richtig gut abhängen. Ich bring dich um, Marty. Ich erwürge dich. Verscharre dich, grab dich wieder aus und klone dich und bring all deine Klone um. Und rede nie wieder ein Wort mit dir. Hör zu. Wir müssen nur die Menschen suchen und uns anmelden, damit wir diesen ganzen Schlamassel aufklären können, okay? Ich bin ruiniert. Erledigt. Raus aus dem Geschäft. Und das ist alles deine Schuld, Marty. Du hast mich auf dem Gewissen. Komm schon, Alex. Glaubst du etwa allen Ernstes, ich wollte, dass das passiert? Glaubst du das wirklich? Soll ich mich entschuldigen, ja? Verlangst du das? Okay, es tut mir... Er hat mich wieder angeschischt. Marty, könntest du dich vielleicht bemühen, nicht ganz so... Mag es ja nicht, mich auch anzuschischen. Habt ihr das gehört? Da tut sich was. Jetzt höre ich's auch. Die vier werden richtig mutig. Schnurstracks laufen sie in den Dschungel hinein. An dicken Bäumen vorbei, durch raschelnde Farne, wuchernde Sträucher und süß duftende Blumen. Kurz durch einen Albtraum für betonverwöhnte Großstadttiere. Wo Musik ist, da sind auch Menschen. Wir gehen direkt zum Obermarkt. Bürgersteig wäre nicht schlecht. Was ist das für ein Drecksloch? Das Ding hier sollte Zoo von Sandy Schnarcho heißen. Alex hasst den Dschungel und der Dschungel hasst ihn. Er stolpert über eine Wurzel. Au! Tritt in einen Dorn und verheddert sich auch noch in einer Spinnwebe. Seine Freunde bekommen davon nichts mehr. Sie marschieren weiter der Musik entgegen. Okay, wir wollen bei den Menschen einen guten Eindruck hinterlassen. Alle Mann lächeln und reißt euch zusammen. Ist das dein schönstes Lächeln, Merman? Ich lächle nicht, ich habe Blähungen. Oh, ich verstehe, dann lass sie wenigstens lächelnd raus. Vorsichtig treten sie aus dem Dickicht heraus. Wow, das sind ja gar keine Menschen, das sind Tiere. Es sind Lemuren, kleine Pelztiere mit spitzen Ohren und buschigen Schwänzen. Und sie feiern eine Mega-Party. California-Tiere, neue Tiere. Hier geht's ab wie bei der Love Parade. Hey Leute, Move! Alle Mädchen vorne, die ganze Welt, der Original King Julian, jetzt sage, was ihm gefällt. Ich liebe alle Mädchen, die wackeln mit die Hufte. Wenn du wackelst mit die Hufte, dann mache das schöne, geschmeidig und sexy, alright? Sie hüpfen und tanzen auf einer Lichtung rings um einen riesigen Baum herum. Marty genießt die Show. Der Rhythmus fährt ihm in die Hufe, der schwingt gut gelaunt die Hüften. Wir hätten Chips und Nüsse mitbringen sollen. Moment. Wo ist denn Alex hin? Wo ist er denn hin? Er war doch hinter uns. War er nicht hinter uns? Keine Ahnung, wo er steckt, aber ihm entgeht eine Mega-Party. Die Forzas! Die Forzas! Doch schlagartig ist die Party vorbei. Die Forzas greifen an! Lauf um euer Leben! Panisch flüchten die Lemuren, denn die Forzas sind ihre größten Feinde. Es sind wilde Katzen und sie fressen... Fleisch. Fosser Hunger! Fosser fressen! Da stolpert Alex aus dem Dickicht heraus. Hey, hi! Wir sind gerade aus New York angekommen und vermissen das Empfangskomitee. Wir haben nämlich stundenlang am Strand rumgesessen und niemand hat es für nötig erachtet, uns zu begrüßen. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das gewöhnlich gehandhabt wird. Aber hier muss offensichtlich irgendwas total schiefgelaufen sein. Dummerweise hat er eine fette Spinne aus dem Busch mitgebracht. Hey, Hallöchen! Die frech auf seiner Schulter sitzt. Panisch schlägt er um sich. Für die Fossas sieht das ziemlich bedrohlich aus. Sie schleichen sich lieber davon. Aus sicherer Entfernung und hinter Blättern verborgen, beobachten die Lemuren die unbekannten Gestalten, die wild über die Lichtung hüpfen und auf irgendetwas draufhauen. Ängstlich rückt ein winziger Lemur näher an seinen König heran. King Julian, wer sind die? Wer sind die? King Julian, für Lemurenverhältnisse ein stattlicher Bursche, weiß das natürlich auch nicht. Aber ein richtiger König muss auf alles eine Antwort haben. Das sind Aliens! Unzivilisierte Aliens! Aus der unzivilisierten Zukunft! Au! Schlag zu! Aufhören! Schluss! Du hast sie erwischt! Ich glaube, du hast sie erwischt! Jetzt bitte nicht stark! Ist sie immer noch auf mir drauf? Ich hasse Spinnen! Es ist alles okay, sie ist weg! Endlich beruhigen sich Alex und seine Freunde, sodass King Julian nun einen ganz anderen Eindruck von den unbekannten Tieren bekommt. Das ist nur eine Bande von der Weicheier. Ich weiß nicht. Maurice, der königliche Ratgeber, bleibt skeptisch. Der mit der strobeligen Frisur erscheint mir irgendwie verdächtig zu sein. Ach, Unsinn, Maurice. Kommet ihr schon, meine Freunde. Sagen wir die Weicheiern gute Tage. Auf den Schultern seiner Untertanen stehend, lässt sich King Julian auf die Lichtung tragen, während Maurice seine Hoheit ankündigt. Hier ist seine königliche Hoheit, unser erlauchter König Julian, der 13. selbsternannte Herrscher mit den Lemuren und so weiter, hurra, Herrschaften. Was soll der sein? Der König der Meerschweinchen? Ich glaube, das ist ein Eichhörnchen. Willkommen, ihr Riesenweicheiern! Ihr seid herzlich eingeladen, euch in meinen Glanz zu sonnen. Eindeutig Eichhörnchen. Ja, Eichhörnchen. Wir danken euch mit der enormen Dankbarkeit dafür, dass ihr die Fossas verjagt habt. Wer, die Hossas? Die Fossas. Die belastigen unser Andauernd, indem sie bei uns dringend ein, unsere Party storen und unsere Gliedermasse abreißen. Ja, hört sich gut an. Wir wollten eigentlich nur wissen, wo hier die Menschen sind. Oh, wow, wer zum Geier seid ihr? Ich bin Alex, der Alex. Und das sind Gloria, Marty und Melman und... Und von wo kommt ihr Giganten her? Wir sind aus New York und wir... Gegrüßt sei der New York Giant! Die New York Giant! Ich schlage vor, wir fragen jetzt diese Dumpfbacken, wo die Menschen sind. Hallo? Wir Dumpfbacken haben die Menschen. Oh. Hey, die Dumpfbacken haben die Menschen. Oh, tja, gut, toll. Puh. Die sind da oben. King Julian deutet auf einen riesigen Dschungelbaum. Ganz oben in der Krone hängt ein Flugzeugwrack. Darunter baumeln zwei Skelette. Sind die Menschen nicht der Tolle? Allerdings stecke keine Leber in sie. Oh, wow. Und habt ihr hier auch lebende Menschen? Nur Totes. Seien wir doch mal ehrlich, wenn hier viele Menschen leben würden, würde man das wohl kaum als Wildnis bezeichnen, oder? Die Wildnis? Oh, warte mal eine Sekunde, Fellknäuel. Du meinst sowas wie in einer Lehmhütte wohnen und sich den Allerwertesten mit Blättern abwischen? Wer wischte schon ab? Oi wei. Oi wei. Oi wei, Herrschaften. Oi wei. Entschuldigt ihr mich bitte für einen Augenblick? Das ist zu viel für Alex. Er rast an den Strand zurück. Oh nein, holt mich hier raus, wir müssen schnellstens Alex! Weg! Hilfe! Was machst du denn? Ich schwimme zurück nach New York! Ich weiß, meine Chancen sind gering, aber ich muss es versuchen! Du kannst doch gar nicht schwimmen! Jetzt dreht auch Melman durch. Er hat sich in einer Liane verfangen. Mach das weg! Ich kann nichts mehr sehen! Ich kann nichts mehr sehen! Gloria befreit Melman von der Liane und hält gleichzeitig Alex fest, damit er sich nicht in die Fluten stürzt. Trotzdem bewahrt sie einen kühlen Kopf. Okay, hör zu. Hier liegt ganz offenkundig eine Verwechslung vor. Nur Marty genießt die Wildnis. Die Menschen haben uns bestimmt nicht mit Absicht hier abgesetzt. Und wenn sie merken, was passiert ist, dann suchen sie uns bestimmt, okay? Mag sein. Wisst ihr was? Ich gehe jede Wette ein, die sind schon unterwegs. Melman sieht das ganz anders. Da ich auf dieser gottverlassenen Insel meinem sicheren Tod ins Auge blicke, will ich, Melman Menkowitz, gesund an Geist und krank am Leib, mein Vermögen zu gleichen Teilen zwischen euch dreien aufteilen. Er hat sich am Strand ein Grab geschaufelt, in dem er nun auf das nahende Ende wartet. Doch Marty missversteht das. Hey, eine Latrine! Saubere Arbeit, Melman! Unser Außenklo! Nein, das ist keine Latrine. Das ist ein Grab! Du hast Melman ins Grab geschickt. Bist du jetzt zufrieden? Ach, komm schon. Das ist doch nicht das Ende. Das ist ein völliger Neuanfang. Vielleicht ist es das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist nicht das Beste, was uns passieren kann. Ja, du hast Missbrauch mit der Macht deines Geburtstagswunsches getrieben und uns alle ins Unglück gestürzt. Warum hast du uns deinen Wunsch verraten? Das darf man nicht machen. Momentchen mal. Ich wollte ihn euch nicht sagen, schon vergessen? Ihr habt mich gedrängt, ihn zu verraten. Oh, okay. Und außerdem, das ist doch kein Unglück. Wir sind auf der Glückspiste. Seht euch um. Keine Zäune, keine Termine. Wir sind an der super Ecke gelandet. Baby, we were born. Okay, mir reicht es jetzt. Alex zieht eine Trennlinie in den Sand. Das ist deine Seite der Insel und das ist unsere Seite der Insel. Das ist die schlechte Seite, wo man den ganzen Tag herumstolzieren und wie ein magisches Zauberfeenpferd herumhüpfen kann, wie es einem gerade passt. Und das ist die gute Seite der Insel für alle, die New York lieben und wieder nach Hause möchten. Komm schon. Nein, nein, weg, weg, weg, zurück, weg. Ha, ha, zurück. Wisst ihr was? Das ist gar nicht gut. Okay. Ihr habt eure Seite, ich habe meine Seite. Und wenn ihr mich braucht, bin ich hier drüben. Auf der Spaßseite der Insel. Da Marty auf der Insel bleiben will, baut er sich natürlich eine Hütte. Und weil Alex und die anderen am liebsten wieder nach New York zurück wollen, bauen sie aus Holz eine hohe Freiheitsstatue als Leuchtsignal. Ich wette, im Umkreis von 1000 Meilen wagt es kein Rettungsboot, dieses Schätzchen zu umschiffen. Wenn der Augenblick gekommen ist, entzünden wir die Fackel der Freiheit und werden erlöst aus diesem grauenhaften Albtraum. Na, was sagt ihr? Ziemlich cool, was? Was macht das Freiheitsfeuer, Merman? Großartig, Idiot. Das habe ich gehört. Merman rubbelt verzweifelt zwei Holzstöcke aneinander. Es will und will nicht klappen. Doch dann... Feuer! Feuer! Leider bleibt der brennende Stock an seinem Huf kleben. In seiner Panik kommt er der hölzernen Freiheitsstatue Feuer! Zu nah, die sofort hell auflodert. Feuer! Was für ein prächtiges Leuchtfeuer. Aber das einzige Schiff, das wilde Tiere aus der Wildnis retten würde, ist 2500 Meilen weit weg. Also, Männer, zum Frühstück gibt es heute eiskalte Sushi. Skipper und seine Crew sind auf direktem Kurs in die Antarktis. Doch als die Pinguine ihr Ziel endlich erreichen, erleben sie eine herbe Enttäuschung. Hier ist's ja voll ätzend. So kalt haben sie sich ihre Freiheit nicht vorgestellt. Und auch im Dschungel ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt angekommen. Oh. Du Wahnsinniger! Du hast sie niedergebrannt! Der Teufel soll dich holen! Zum Teufel mit euch allen! Kapiert? Während Alex am Boden zerstört ist, hält Julian, der König der Lemuren, im alten Flugzeugwrack eine Vollversammlung ab. Also, Herrschafter, wir alle haben ein großes Neugier in uns für unsere Gäste, die New York Giants. Gut, solange wir schon denken können, werden wir ständig überfallen und gefressen von der gefürchteten Fossa. Die Fossa! Die Fossa greift an! Bitte, Maurice. Ruhe! Kommt schon, Leute, beruhigt euch. Sie greifen doch gar nicht an. Also, meine geniale Plane ist der folgte. Die New York Giants machen wir zu unseren Freunden und beherbergen sie ganz in unserer Nähe. Und dann, wenn Mr. Alex uns beschützen tut, sind wir in Sicherheit und brauchen uns nie wieder Gedanken zu machen wegen die gefürchteten Fossas. Nixe wieder! Das ist meine Plane, meine eigene Plane. Alleine Moment gedacht. Mal, Herrschaften, mir ist da gerade was eingefallen. Ich meine, hat sich schon mal einer gefragt, warum die Fossas so große Angst vor Mr. Alex haben? Die Frage ist doch, vielleicht sollten wir auch Angst haben. Was ist, wenn Mr. Alex noch schlimmer als die Fossas ist? Ich sage euch, dieser Typ, bei dem wird mir Angst und Bibberbange. Maurice, du hast dich nicht gemeldet. Daher wird deine abscheuliche Bemerkung aus die Protokolle gestreicht. Würde hier noch jemand Angst und Bibberbange? Nein? Gut. Also halte Gosch. Wir sorgen dafür, dass die New York Giants denken, sie waren im Paradiese gelandet, wenn sie später aufwachen. Sofort macht sich die große Lemurenschar auf den Weg zum Strand, wo die Freiheitsstatue nur noch ein Häufchen Asche ist. Können wir jetzt auf die Spaßseite wechseln? Der Wiedervereinigung der Freunde steht nun nichts mehr im Weg. Erleichtert machen sie es sich in Martys Hütte bequem. Willkommen in der Casa del Wild! Hey, ihr seht so aus, als nagt der Hunger an euch. Wie wär's mit was Leckerem aus der Küche von Mutter Natur? Du hast was zu futtern da? Einmal Spaßseite Spezial! Algenschaschlik! Algen? Schaschlik! Erst kosten, dann loben! Maman und Gloria sind begeistert. Ausgezeichnet! Ja, danke! Geht locker flockig runter, was, Leute? Aber Alex, der Fleischfresser, wird ganz grün im Gesicht. Naja, vielleicht fehlt noch ein klitzekleiner Schuss Rot-Weiß. Nein, schmeckt toll. Große Klasse. Besser geht's gar nicht. Oh, doch, doch. Passt mal auf. Marty öffnet das Palmdach und ein überwältigender Sternenhimmel leuchtet auf sie herab. Wow. Nun seht euch das an. Das sind ja Milliarden und Abermilliarden von Hubschraubern. Das ist eine Sternschnuppe. Schnell, wünscht euch was. Oh, wie wär's mit einem dicken, saftigen Steak? Weißt du was, Alex? Ich verspreche dir eins. Morgen besorge ich dir ein Steak, auch wenn es mich umbringt. Danke, Marty. Oh. Kaum hat der Löwe die Augen zugemacht, da träumt er auch schon von Steaks. Alex! Und entdeckt, dass er mit seiner Zunge an Martys saftiger Flanke hängt. Was machst du denn da? 27, 28, 29, 30. Mmh. 30. 30 schwarze und nur 29 weiße. Klarer Fall, du bist ein schwarzes Zebra mit weißen Streifen. Problem gelöst und gute Nacht. Siehst du, Maurice? Mr. Alex hatte seine Freund geputzt. Sieh ihn dich an. Er ist so süß. Und plüschig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn geputzt hat, Julian. Ich glaube eher, er wollte ihn verputzen. Wie du willst, es spielte keine Rolle. Ganz egal. Schon bald werden wir meine exzellente Plane in der Tat umsetzen. Als die New York Giants am nächsten Morgen aufwachen, liegen sie auf einer fahrbaren Holzplatte, mitten im Dschungel. Ah! Ah! Wo sind wir? Hey, was geht ruhig? Hier vor? Jetzt nochmal ganz schön los. Was ist los? Wow. Habt ihr keine Angst, gigante Freaks. Wir haben euch in unsere kleine Ecke in die Paradiese gebracht, während ihr geschlafen habt. Willkommen in Madagaskar. Madawer? Was? Nein, nicht Madawer, sondern Gaskar. Tja, so nennen die Lemuren ihre Insel, denn so steht es auf dem Flugzeugwrack, oben im Baum. Und damit sich die Fremdlinge in Madagaskar heimisch fühlen, werden sie planmäßig verwöhnt. Gloria wird zu einem Flussbassin geführt und mit Obst gefüttert. Melman bekommt eine Halsmassage und Alex und Marty werden zu einer Lichtung gebracht, auf der saftiges Gras wogt und ein idyllischer See in der Sonne glitzert. Marty, das genau ist wie die Felsmalerei bei mir im Zoo. Der Aussichter ist ja doch nicht der Übel, oder? Ich meine genau so, und was schaffst du tagtäglich an? Nur das hier ist die Wirklichkeit, sozusagen die reale Version von deinem... Wollen wir nicht eine Runde joggen? Halbherzig hopst Alex hinter dem Zebra her. Zunächst mal, in dem Style rennt man nicht durch die Wildnis. Marty kann das nicht länger mit ansehen. Ein Löwe sollte auf vier Beinen rennen und seine Muskeln spielen lassen. Los, Mann, gib mal richtig Gummi. Du musst nur deinen inneren Löwen rauslassen. Also, wer ist hier? Marty, ich will wirklich nicht... Du natürlich, wer sonst? Komm schon! Na also, gut so! Und jetzt mit ein bisschen mehr Darm! Na, du bist hip! Wer ist du bist hip! Marty schubst seinen Freund in Raubkatzenposition. Es funktioniert. Zum ersten Mal in seinem Leben rennt Alex wie ein richtiger Löwe. Mit weiten, mächtigen Sprüngen. Hab dich! Hab dich! Keiner kann mich toppen, denn ich bin nicht zu toppen! Wow, seien wir mal so richtig wild. Gut gebrüht, Löwe. Jetzt ist Alex ein richtiger Löwe. Mann, ich fühle mich ganz verändert. Und das wilde Madagaskar fängt an, ihm zu gefallen. Siehst du, Maurice, jetzt ist der Alex unser Freund und von die Fossas ist er weiter und breiter nichts zu sehen. Es gibt nur ein kleines Problem. Alex hat seit 2 Tagen nichts gegessen. Man könnte sagen, dass meine Plane auf eine sehr gute funktionierende Art und Weise funktioniert hat. Yeah! Alex, du musst unbedingt davon kosten! Obst und Pflanzen sind einfach nicht nach seinem Geschmack. Trotzdem geht es ihm super gut. Ah, ich fühle mich gut! Ich fühle mich wie der King! King? Ja, du müsstest ihn mal live erleben! Na los, Alex! Zeig ihm eine Probe aus deinem Programm. Oh nein, ich glaube nicht, dass ich das jetzt aufführen sollte. Überredet. Sofort versammeln sich alle Lemuren zur großen Löwenshow. Ladies und Gentlemen, Primaten aller Altersstufen, die Wildnis präsentiert jetzt voller Stolz den King. Alex, der Löwe. Wow. So habe ich den ja noch nie erlebt. Ja, Mann, lass es raus! Zeig's uns, Mann, raus damit! Gib's uns, Mann! Stolz schaut Alex auf die jubelnde Menge herab. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. In seinen Augen verwandeln sich alle Tiere in saftige Steaks. Und Marty wird das Schönste und Saftigste. Entschuldige bitte. Du beißt mir gerade in den Po. Tu es nicht. Und ob du es tust. Alex, was sollte das? Du hast mir gerade hinten reingebissen. Nein, hab ich nicht. Oder doch? Irgendwie. Wer hat mir mein Knackpo gebissen? Was zum Geil ist bloß los mit dir? Warum hast du mich gebissen? Mann, weil du sein Abendessen bist. Was? Wie bitte? Das ist doch Quatsch. Komme, komme, Maurice. Unter Freunde beißt man sich schon gegenseitig in die Pote. Los, knabber mal an mich. Die Party ist zu Ende, Julian. Dein brillanter Plan ist fehlgeschlagen. Was faselst du da nur? Euer Freund ist das, was wir hier als Luxusausführung einer Jagd- und Fressmaschine bezeichnen. Er frisst Steak. Und das bist du. Marty kann und will das nicht glauben. Alex ist doch sein Freund. Komm schon, sehe ich in deinen Augen aus wie ein Steak? Ja. Ich hab's dir gesagt, es ist alles eine... Moment mal, was hast du gesagt? Oh ja. Das Zebra läuft um sein Leben und Alex spurtet hinterher. Marty, lauf! Ja! Er kommt näher und näher, setzt zum Sprung an und bekommt eine Kokosnuss an den Kopf. Voll auf die Zwölf. Genialer Wurf, Maurice. Danke sehr. Maurice hat das Zebra gerettet und den Löwen zur Besinnung gebracht. Marty? Es tut mir so leid, Marty. Oh nein. Was habe ich getan? Es ist wahr. Ich bin ein Monster. Ich muss hier weg. Alex ist am Boden zerstört. Er schleicht hinüber auf die andere Seite der Insel, wo die Fossers leben. Dort baut er sich ein Gehege, sein eigenes Gefängnis. Denn er will, dass die anderen vor ihm sicher sind. Ja, die Wildnis bedeutet nicht nur Freiheit und Idylle. Löwen und Zebras sind in der Natur keine Freunde. Hier gilt das Recht des Stärkeren. Entsetzt sieht Marty eine fleischfressende Pflanze, die einen Kolibri verschluckt. Eine Schlange, die sich eine Maus schnappt. Ein Krokodil, das eine Ente verschlingt. Langsam begreift er. Was habe ich getan? Das ist ein Albtraum. Und das Ganze ist meine Schuld. Meinetwegen haben wir Alex verloren. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Oh, also Gloria. Das war ich nicht. Okay, das war das Boot. Das Boot! Das Boot? Das Boot holt uns hier ab! Kommt, Leute, Daumen raus, wir treffen! Tatsächlich, am Horizont taucht das Frachtschiff auf. Leute, hierher! Wild winkend hüpfen Marty, Melman und Gloria am Strand auf und ab. Seht nur, es dreht bei! Es kommt zurück! Ja, es kommt zurück! Hier rüber! Komm schon! Komm schon, Baby! Ja, gut so! Ihr beide haltet das Boot auf, ich hole Alex! Wow, schön hier geblieben! Du darfst unter keinen Umständen allein gehen. Ach, komm schon. Ich kenne Alex. Wenn der schnallt, dass Rettung naht, kriegt er sich bestimmt wieder ein. Gloria hält Marty fest. Doch als das Schiff ankert und die Pinguine an Land hüpfen, ist sie abgelenkt. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Ihr? Oh Mann, wo sind denn die Menschen? Die haben wir ermordet und ihre Leber gefressen. Reingefallen, Edge. Kleiner Witzschätzchen, die Menschen sind wohl auf. Die sitzen in einem Schiff nach nirgendwo. Hey, euch beide kenne ich doch. Wo ist denn dieser psychopathische Löwe und euer monochromer Freund? Marty, der ist doch hin. Wo ist er denn hin? Gerade war er noch da. Oh, er will Alex holen und rennt ihm ins offene Maul. Männer, unser monochromer Kumpel ist in Gefahr. Klingt ganz nach einer Mission für uns. Und Marty ist tatsächlich in Gefahr. Kaum hat er die andere Seite der Insel erreicht, da haben ihn die Fossers auch schon entdeckt. Heimlich schleichen sie ihm hinterher. Alex! Komm raus, Alex! Das Boot ist da! Wir können zurück nach Hause! Alex! Marty? Komm wieder zu dir! Das Boot ist zurückgekommen. Wir können verschwinden. Dann fahren wir wieder in die Zivilisation zurück und alles wird so wie früher. Komm mir nicht so nahe. Bitte. Ich bin ein Monster. Ehrlich, du bist kein Monster. Du bist mein Freund. Wir sind ein Team. Du und ich, weißt du noch? Aber Alex bleibt in seinem Gefängnis. Ich will dir nicht wehtun. Alex, ohne dich gehe ich hier nicht weg. Da greifen die Fossas an. Mit gebleckten Zähnen nähern sie sich dem Zebra. Alex, vielleicht könntest du mal kurz herkommen. Hey, Alex, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ah, hilf mir! Alex, hilf mir! Marty flieht, doch er hat keine Chance. Er ist umzingelt. Hilf mir! Los, Kumpel, hilf mir! Schnell, Alex! Ah, Hilfe! Da erscheint Melman. An einer Liane hängend schnappt er sich den Freund und schwingt mit ihm davon. Doch die Fossas lassen sich nicht abhängen. Melman, so sieht's aus, Baby! Lauft! Auch Gloria und die Pinguine stürzen sich in den Kampf. Fossas, halt! Aber es sieht schlecht aus. Es sind so viele, Skipper! War mir eine Ehre, mit euch dienen zu dürfen, Männer! Alex? Das ist meine Beute! Endlich greift Alex ein. Meine! Alex hungrig! Alex fressen! Psst! Jetzt ist Showtime! Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Mann, deinetwegen hätte ich mich beinahe nass gemacht! Du darfst dich doch nicht so heimlich anschleichen! Wir hauen ab hier. Leute, spielt einfach mit! Wie gesagt, jetzt ist Showtime! Meine Beute! Die gehören alle mir! Oh, der König der Tiere! Bitte nicht hin! Er ist so groß und unheimlich! Fürchtet mich! Fürchtet mich! Wildheit über alle Maßen! Ich bin noch viel zu jung, um zu sterben! Ein Monster! Und ihr! Wer, ich? Ängstlich weichen die Fossas vor dem König der Tiere zurück. Das ist mein Revier! Ist das klar? Ich will euch nie wieder in meinem Revier sehen! Sie fliehen. Ja, du bist hier! Wir haben unseren Bengel wieder! Ich hab's geschafft! Also, was gibt's zum Mittag? Zum Glück hat Skipper eine Idee. Augen zu! Warum muss ich sie zumachen? Mach schon! Sie sind zu. Zua! Zu Befehl. Nicht schummeln. Schon gut, sie sind zu. Und Luke aufmachen. Skipper schiebt dem Löwen Sushi ins Maul. Luke geladen und jetzt kauen. Kau um dein Leben. Schön auskosten. Und? Na? Ziemlich gut, was? Viel besser als Steak. Ne leckere Sache. Ich find's toll. Die Muschi steht auf Sushi. Puh, dieses Problem ist nun zum Glück auch gelöst. Also Leute, was meint ihr? Wollen wir zurück nach New York? Ich weiß nicht, Marty. Davon hast du doch immer geträumt. Willst du wirklich wieder zurück? Hey, mir ist es egal, wo wir sind. Hauptsache, wir sind zusammen. Alles andere ist unwichtig. Wiedersehen, ihr kleinen Fellknäule. Vielen Dank für alles. Bis dann. Arrivederci. Wiederchen sehr. See you later, Crocodile. Maurice, mir wird die Arme lang. Winke vor mir. Wisst ihr was, Leute? Bis wir wieder in New York sind, ist tiefster Winter. Und da habe ich mir überlegt, warum diese Eile? Vielleicht könnten wir unterwegs noch ein paar nette Zwischenstopps einlegen. Paris vielleicht! Du kannst Gedanken lesen! Was hältst du von Spanien? Ja, zum Stierkampf! Wie wär's mit den Fidschis? Oder Kanada, das Land der billigen Medikamente. Ja? Wisst ihr, ich hätte auch nichts dagegen, hier mal wieder vorbeizuschauen. Ja, das wäre nicht schlecht. Das kannst du laut sagen. Und so machen sich die Freunde auf eine lange Heimreise. Natürlich mit einem riesigen Vorrat an Obst und Sushi. Aber wieso sind die Pinguine nicht an Bord? Skipper? Vielleicht sollten wir ihnen sagen, dass der Kahn keinen Sprit mehr hat. Nö, stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken.